Thema der heutigen Sendung der Gruppe Emanzipation und Frieden ist Antiziganismus. Dazu ein Beitrag von Lucius Teidelbaum aus Tübingen. Am 27. Januar 1945, also vor 66 Jahren, wurde das von Deutschen betriebene Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Vor Ort trafen die Rotarmisten nur wenige tausend kranke und entkräftete Überlebende an, die zurückgelassen wurden. Auschwitz wurde in den kommenden Jahrzehnten zum Synonym für die industrielle Massenvernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden, die 6 Millionen Menschenleben forderte. Während die Bezeichnung Holocaust oder Shoah für diesen Massenmord inzwischen bekannt geworden sind, kennt kaum jemand das Wort Porajmos, die Bezeichnung für den Völkermord an den europäischen Sinti und Roma in der Zeit des Nationalsozialismus. Porajmos bedeutet auf Romanjes so viel wie das Verschlingen. Romanjes ist die Sprache der Bevölkerungsgruppe der Sinti und Roma, die abwertend häufig auch als Zigeuner bezeichnet werden. Wenn im Folgenden von Zigeunern die Rede ist, dann ist nicht die reale Bevölkerungsgruppe der Sinti und Roma gemeint, sondern das antiziganistische Klischeebild der Mehrheitsbevölkerung. Dem nationalsozialistischen Völkermord an den Sinti und Roma war eine kontinuierliche Steigerung von Diskriminierung und Verfolgung vorausgegangen. Seit dem ersten belegten Auftreten von Sinti und Roma in Europa im Mittelalter wurde diese Gruppe diskriminiert. Parallel zum christlichen Antijudaismus gab es auch einen christlichen Antiziganismus. Sinti und Roma wurden von der jeweiligen christlichen Mehrheitsbevölkerung als Abkömmlinge des Teufels dargestellt, teilweise mit Verweis auf ihre dunkle Hautfarbe. Auch religiöse Legenden wurden erfunden. So war es angeblich ein Zigeuner, der die Nägel für Jesu Kreuzigung schmiedete. Dazu kam eine allgemeine Aversion gegenüber fahrendem Volk. Heute sind im Gegensatz zum antiziganistischen Klischee Sinti und Roma in der übergroßen Mehrheit fest ansässig. Auch früher waren sie nicht freiwillig unterwegs. Vielmehr war diese Lebensweise ein Resultat jahrhundertelanger Vertreibungs- und Verfolgungspolitik. Nach einer Zeit der staatlichen Duldung im 15. Jahrhundert wurden Sinti und Roma 1496 und 1498 durch Reichstagsabschiede in Mitteleuropa für vogelfrei erklärt. Das hieß, jeder konnte sie straffrei ermorden. Sinti und Roma waren grundsätzlich rechtlos, nirgendwo aufenthaltsberechtigt und also zur Dauermigration gezwungen, auf ein Nischenerwerbswesen verwiesen und als herrenloses Gesindel stigmatisiert. Ihre scheinbar größere Bewegungsfreiheit gegenüber der bäuerlichen Landbevölkerung machte sie in den Augen der Herrschenden unkontrollierbar und verdächtig. Beispielsweise wurde Sinti und Roma häufig vorgeworfen, Spione zu sein. Erst im 19. Jahrhundert gab es durch die Reform des Niederlassungsrechts die Möglichkeit, sich niederzulassen. Weiterhin wurden Sinti und Roma verfolgt, jetzt durch den neuzeitlichen Kontrollstaat, der Behörden dafür abstellte. So gab es eine eigene, staatlich abgestellte Institution, die sich den Zigeunern widmete. Mit den neuzeitlichen Nationalstaaten wurden in Europa also auch Behörden zur systematischen Beobachtung und Verfolgung der Sinti und Roma geschaffen. Diese Institutionen überdauerten in Deutschland die verschiedenen Staatsformen. Im Kaiserreich gab es das seit 1899 bestehende Bayerische Amt für Zigeunerangelegenheiten in München. Dieses wurde in der Weimarer Republik 1929 zur Zentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens umgeformt. Im Nationalsozialismus wurde die vorherrschende antiziganistische Praxis also lediglich radikalisiert, nicht aber neu erfunden. Die Nationalsozialisten stellten ihre Verfolgungs- und Diskriminierungspolitik allerdings auf ein radikales, rassistisches Fundament. So wurden Roma und Sinti ab 1935 wie die jüdische Minderheit in die rassistische Gesetzgebung des NS-Staates einbezogen. Obwohl die Nürnberger Gesetze Zigeuner nicht ausdrücklich nannten, schloss der maßgebliche Kommentar zum Reichsbürgergesetz sie wie Juden ausdrücklich als artfremd mit ein. Ab dem Jahr 1937 internierten im Dritten Reich lokale Behörden Zigeuner in zahlreichen Orten, in besonderen Zigeunerlagern. Die Bewohner der Lager waren einem strengen Regelwerk unterworfen und einer ständigen Bewachung ausgesetzt. Durch diese Zwangsghettoisierung wurden alle auf dem Gebiet Nazi-Deutschlands lebenden Sinti und Roma erfasst, eine Voraussetzung für die später folgenden Deportationen. Erste Deportationen begannen im Mai 1940. Eine der Sammelstellen war übrigens das Zuchthaus Hohenasberg bei Stuttgart. Am 16. Dezember 1942 befahl der SS-Chef Heinrich Himmler im Auschwitz-Erlass, Zitat, Zigeunermischlinge, Romzigeuner und nicht deutschblütige Angehörige zigeunerischer Sippen balkanischer Herkunft nach bestimmten Richtlinien auszuwählen und in einer Aktion von wenigen Wochen Dauer in ein Konzentrationslager einzuweisen. Zitat Ende. Ein größerer Teil der deutschen, französischen, tschechischen und niederländischen Sinti und Roma wurde ab Februar 1943 in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Hier wurden sie in einem extra Bereich des Lagers untergebracht, der zynisch als Zigeunerfamilienlager bezeichnet wurde. Innerhalb weniger Monate starben die Insassen an den Haft- und Arbeitsbedingungen. An den Transport- und Lagerbedingungen starben ebenfalls viele. Am 2. August 1944 wurden die letzten überlebenden 2900 Roma-Häftlinge in Auschwitz-Birkenau vergast und das Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau wurde aufgelöst. Deswegen ist der 2. August der offizielle Tag des Gedenkens an den Völkermord an den Sinti und Roma. Anderswo nahm der Völkermord eher ungeordnete Formen an. In den von den Deutschen und ihren Verbündeten okkupierten Gebieten Ost- und Südosteuropas fielen Sinti und Roma vor allem Massakern deutscher militärischer und polizeilicher Formationen zum Opfer. Unter dem Deckmantel der sogenannten Partisanenbekämpfung waren hier Einsatzgruppen und Polizeibataillone als Todesschwadrone unterwegs. Im katholisch-faschistischen Ustascha-Kroatien, ein Verbündeter Nazi-Deutschlands, kam es zu einer eigenständigen Massenmordpraxis, der schätzungsweise 25.000 bis 50.000 Sinti und Roma zum Opfer fielen. Ebenso kam es zu einer eigenständigen Völkermordpraxis in Rumänien, auch Verbündeter Nazi-Deutschlands, der Zehntausende rumänischer Roma zum Opfer fielen. Wie auch bei anderen Schreibtischtätern und Massenmördern im Rasse- und Vernichtungskrieg hatte die Beteiligung an Verfolgung und Massenmord an den Sinti und Roma kaum Folgen. Nach Kriegsende gab es in Deutschland gegen die Exekuturen des Völkermordes an den Sinti und Roma nur 2 Prozesse. Keine Folgen hatte ihr Tun für die ideologischen Vorarbeiter und Wegbereiter an den Universitäten und in den Behörden. Noch schlimmer. Die Institutionen der Verfolgung wurden weitergeführt, zum Teil von den ehemaligen Tätern. Eine sogenannte Entschädigung wurde den Opfern lange verweigert, mit der Begründung, ihre Verfolgung sei nicht rasseideologisch motiviert gewesen, sondern nur gegen sogenannte Asoziale gerichtet gewesen. Als ob das eine Einweisung ins KZ rechtfertigen würde. Lange Zeit wurde der Poratschmos in der Öffentlichkeit ausgeblendet und fand keinerlei Erwähnung. Erst in den 1970ern kam es mit dem Entstehen einer eigenen Bürgerbewegung der Sinti und Roma auch in Deutschland zu einem erweiterten Bewusstsein. Wie die Shoah, Resultat einer langen Tradition von religiösen Antijudaismus und biologistischen Antisemitismus darstellt, so ist auch der Poratschmos nur der Höhepunkt in einer langen Geschichte von Verfolgung und Diskriminierung der Sinti und Roma. Der Begriff Antiziganismus bezeichnet die Praxis und das Ressentiment gegen Sinti und Roma allgemein. Trotz des deutschen Völkermordes an den Sinti und Roma, dem bis zu 500.000 Menschen zum Opfer fielen, ist die ihm zugrunde liegende spezifische Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit des Antiziganismus bis heute kaum analysiert und benannt worden. Daraus folgt eine fehlende Sensibilisierung und Tabuisierung des antiziganistischen Rassismus. Antiziganismus, eine Begriffsbestimmung. In den letzten Jahren scheint sich der Hass gegen Sinti und Roma europaweit immer mehr und immer gewalttätiger seine Bahn gebrochen zu haben. Doch bei genauerer Betrachtung lässt sich feststellen, dass seit Jahrhunderten Vorurteile bis zur Gewalttätigkeit gesteigerte Anfeindungen gegen Sinti und Roma existieren. Der gegen Sinti und Roma gerichtete Rassismus, auch Antiziganismus genannt, ist bis heute Realität und weit verbreitet. In Europa scheint der Antiziganismus in den letzten Jahren zu einem Höhenflug anzusetzen. In Ungarn wurden in den letzten Jahren mehrere Roma von organisierten extremen Rechten ermordet. Aus Frankreich werden vom Staat tausende Roma mit Gewalt nach Rumänien und Bulgarien abgeschoben. In Italien wird erwogen, Sinti und Roma in einer gesonderten Datei zu erfassen. Und in Deutschland wurden vermehrt Fahrzeuge und Wohnungen von Sinti und Roma angegriffen. Der Antiziganismus ist nach Umfragen nach sogar mehrheitsfähig. Eine Emnet-Untersuchung ermittelte im März 1994, dass 68% der deutschen Bevölkerung keine Zigeuner als Nachbarn wollten. Zum Vergleich, 22% wollten keine Juden als Nachbarn und 36% wollten keine Türken als Nachbarn. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Lebensrealität von Sinti und Roma. Einer repräsentativen Umfrage des Zentralrats der Sinti und Roma von 2006 nach gaben 76% der Befragten an, bei der Arbeit von Nachbarn und Nachbarinnen in Gaststätten oder an anderen Plätzen häufiger diskriminiert zu werden. Unter Antiziganismus versteht man das Ressentiment gegen die Bevölkerungsgruppen der Sinti und Roma. Zum Antiziganismus sind derart unterschiedliche Ausdrucksformen zu zählen, wie gewalttätige Angriffe auf Sinti und Roma oder Menschen, die für Angehörige solcher Gruppen gehalten werden, zum Beispiel auch Zirkusmitarbeiter. Gezielte antiziganistische Mobilisierungen in der Politik bzw. in der öffentlichen Sphäre, vor allem durch extrem rechte Parteien und Organisationen, aber auch durch Mainstream-Medien. Die strukturell rassistische Abschiebe- und Vertreibungspolitik, die Roma besonders hart trifft, da diese Bevölkerungsgruppe über keinen eigenen Staat verfügt, in dem sie die Mehrheitsbevölkerung stellt. In allen Herkunftsländern von nach West-, Mittel- und Nordeuropa geflüchteten Roma unterliegt diese Minderheit einer verschärften Diskriminierungspraxis. Da viele Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien willkürlich den Nachfolgestaaten zugeordnet wurden, sind sie de facto staatenlos. Aber auch die scheinbar positiven Klischees und Stereotype über Zigeuner in Kunst und Kultur, Literatur und Medien sind Teil des Antiziganismus. Sie sind nur die Kehrseite der negativen Vorurteile. Die Romantisierung von Roma als wild, natürlich, nomadisch lebend etc. oder die Zuschreibung von Wahrsagekunst und Musik und so weiter sind nur ein Bestandteil des Gesamtressentiments. Kurz zusammengefasst hat Daniel Strauss Antiziganismus oder was Antiziganismus ist in seinem Beitrag Antiziganismus in Deutschland in dem Buch Antiziganismus, Geschichte und Gegenwart deutscher Sinti und Roma. Zitat: Mit Antiziganismus bezeichnen wir sowohl die Gegnerschaft gegenüber Sinti und Roma im Rahmen politischer Bewegungen mit nationalistischen und rassistischen Programmen, als auch die Gesamtheit der Bilder und Mythen vom Zigeuner, also die gängigen Klischees, die Bestandteil des kulturellen Erbes in der Literatur, der Musik und anderen gesellschaftlichen Bereichen geworden sind. Zitat Ende. Auch heute noch gibt es weit verbreitete antiziganistische Klischees in Kunst und Kultur. Hier einmal zwei Beispiele dafür. Zum Beispiel der Glöckner von Notre Dame. Antiziganistische Ressentiments werden auch in populären Kunstformen wie Theater, Literatur und Oper tradiert. Beispielhaft dafür ist die Geschichte der Glöckner von Notre Dame, die auf einem 1831 erschienenen historischen Roman des französischen Schriftstellers Victor Hugo basiert, aber inzwischen auch als Disney-Trickfilm umgesetzt wurde. In Der Glöckner von Notre Dame geht es um den titelgebenden Glöckner mit dem Namen Quasimodo und seine Liebe zu Esmeralda. In der Figur der Esmeralda spiegeln sich viele bekannte antiziganistische Stereotype. Zunächst einmal ist sie eine große Schönheit und Verführerin. Äußerlich beschrieben und dargestellt wird sie mit langem schwarzen Haar, goldbrauner Haut, großen schwarzen Augen und langen Wimpern. Sie verdient ihr Geld als Tänzerin und viele Männer verlieben sich in sie. Hier haben wir eine Reihe von scheinbar positiv gewendeten antiziganistischen Stereotypen. Es ist das antiziganistische Bild von einer Zigeunerfrau als verführerische Tänzerin. In diesem Bild findet sich eine überbetonte und sexualisierte Weiblichkeit. Hier zeigt sich eine Überschneidung von Antiziganismus und Sexismus. Obwohl vordergründig in Teilen positiv, ist die stereotype Zuschreibung eines Klischeebildes immer ein Akt gegen das Individuum. Ein eindeutig negativ besetztes antiziganistisches Klischee ist das vom kinderstehenden Zigeuner. Auch dieser Mythos findet sich in Der Glöckner von Notre Dame. Denn Esmeralda heißt eigentlich Agnes und wurde von Zigeunern als Kind entführt. Als eines Tages Zigeuner in die Stadt kamen, stahlen diese das hübsche Mädchen und tauschten es gegen den verkrüppelten und hässlichen Quasimodo aus. Traurige Ironie des Mythos vom kinderstehenden Zigeuner ist, dass in Wirklichkeit nicht selten durch die Mehrheitsbevölkerung die Kinder von Roma-Familien geraubt wurden, um sie einer scheinbar mehrheitskonformeren Erziehung zu unterwerfen. Ein anderes Beispiel für die Aktualität des antiziganistischen Ressentiments sind Jugendhörspiele. In den heute so populären Jugendhörspielen wie Die Fünf Freunde, TKKG oder Die Drei Fragezeichen lösen Jugendbanden auf eigene Faust Kriminalfälle. In den sehr beliebten Jugendhörspielen TKKG von Stefan Wolf und besonders in Die Fünf Freunde von Annette Blyton werden antiziganistische Vorurteile aufs Heftigste wiedergekäut. So heißt es beispielsweise in einer TKKG-Folge, Zitat, Sie sind finstere Typen, sehen aus wie Zigeuner, Zitat Ende. Hier wird das extrem rassistische Stereotyp vom kriminellen Zigeuner für Kinder wieder neu aufgelegt. Dasselbe Klischee und Feindbild findet sich auch in einigen Folgen der Jugendhörspielserie Fünf Freunde von Annette Blyton. Die Autoren Solms und Strauß schreiben in ihrem Buch Zigeunerbilder in der deutschsprachigen Literatur über die Typisierung der Zigeuner bei den Fünf Freunden. Zitat: Blytons Figuren leben abseits von der Mehrheitsbevölkerung, sind dreckig, hausieren, lügen und stehlen und sind auch an dem gerade aufzuklärenden Verbrechen unmittelbar beteiligt. Zitat Ende. Besonders in den Folgen Fünf Freunde im Nebel, Fünf Freunde und ein Zigeunermädchen, Fünf Freunde verfolgen die Strandräuber, Fünf Freunde und der Zauberer Wu, Fünf Freunde jagen die Entführer und Fünf Freunde beim Wanderzirkus spielen Zigeuner eine eindeutig negative und klischeehafte Rolle. Nichts gelernt? Fragezeichen, Kosovo-Krieg, Massenflucht und rassistische Abschiebepolitik. Während sich das Gedenken an die ermordeten Sinti und Roma inzwischen im offiziellen Gedenkkanon eingebürgert hat, findet in der Realität ein unbarmherziger Umgang mit den Nachkommen der verfolgten Sinti und Roma statt. In der Folge des von Rot-Grün mitgeführten Krieges gegen Restjugoslawien kam es zu einer nachhaltigen Veränderung der Machtverhältnisse im Kosovo. Die mit der NATO verbündete ultranationalistische albanische UÇK nutzte die Gunst der Stunde, um den Kosovo zu säubern. Im Sommer 1999 begann infolge des Kosovo-Krieges die Vertreibung der Roma-Minderheiten durch albanische Nationalisten aus den Reihen der von der NATO unterstützten UÇK. Infolge von gezielten Pogromen und Vertreibungen unter den Augen der NATO-Besatzungsstreitkräfte durch albanische Nationalisten mussten über 100.000 Roma fliehen. Von den ehemals 150.000 Roma lebten 2008 nur etwa noch 30.000 im Kosovo. Die Hälfte der Flüchtlinge floh in die Bundesrepublik. Wie alle Asylbewerber werden auch die Roma aus dem Kosovo in überfüllten Sammelunterkünften untergebracht. Sie haben kaum die Möglichkeit, sich frei zu bewegen oder zu arbeiten und ihnen droht häufig die Abschiebung. Auch viele Kinder sind davon bedroht, in ein Land abgeschoben zu werden, das sie oft gar nicht kennen. Derzeit sind rund 12.000 der kosovarischen Roma in Deutschland ausreisepflichtig und könnten nach dem Rücknahmeübereinkommen der Bundesregierung mit dem unabhängig gewordenen Kosovo in den nächsten Jahren zurückgeführt, also deportiert werden. Ein Zitat aus der UNICEF-Studie Integration unter Vorbehalt zur Situation von Kindern kosovarischer Roma, Aschkali und Ägypter in Deutschland und nach ihrer Rückführung in den Kosovo, herausgegeben vom Deutschen Komitee für UNICEF Köln 2010. Zitat Anfang. Die Familie Hatziri. Viele der Menschen, die zwangsrückgeführt wurden, haben dieselben Erfahrungen gemacht, wie Halimi, Hatziri und ihre drei Kinder. Familie Hatziri wurde voneinander getrennt und die beiden ältesten Kinder leben noch immer in Deutschland. 2006 klopften um 3 Uhr morgens 17 deutsche Polizeibeamten an die Tür von Familie Hatziri. Bis dato hatte die Familie 15 Jahre lang in Deutschland gelebt. Die drei jüngsten Kinder im Alter von 14, 9 und 3 Jahren sind in Deutschland geboren. Ihnen wurde gesagt, dass ihnen eine Stunde bliebe, um ihre Sachen zu packen und in den Kosovo zurückzukehren. Halimes Mann war nur einige Monate zuvor gestorben. Sie stand unter Schock und wusste nicht, was sie tun sollte, aus Angst, dass die beiden älteren Söhne, 16 und 14 Jahre alt, weglaufen könnten, legte ihnen die Polizei Handschellen an. Eine Stunde später wurde die ganze Familie zum Flughafen in Stuttgart gefahren und in eine alte, von einer mazedonischen Fluggesellschaft geführte Maschine gesetzt. Am nächsten Tag um 15 Uhr landete Familie Hatziri in Pristina. Nachdem sie 2 Stunden lang gewartet hatten, informierte sie die kosovarische Polizei darüber, dass sie nicht in den Kosovo einreisen dürften. Also wurde die Familie abermals ins Flugzeug gesetzt, diesmal mit dem Ziel Skopje. In Skopje, Mazedonien, ließ die Polizei die Familie stundenlang nicht aus dem Flugzeug aussteigen. Schließlich gab man den Kindern etwas zu essen und zu trinken. Am nächsten Tag sagte man der Familie, dass sie nach Deutschland zurückfliegen würde. Bei ihrer Ankunft in Frankfurt wurde sie von Mitarbeitern der Caritas empfangen. Man gab ihr eine Unterkunft und ließ sie ärztlich untersuchen. Letzten Endes wurde Familie Hatziri wieder in derselben Wohnung untergebracht, die sie nur einige Nächte zuvor verlassen hatte. 3 Monate vergingen. Eines Nachts gegen 4 Uhr erschien die Polizei wieder vor der Tür und wollte sie zurück in den Kosovo schicken. Nach mehreren Stunden auf dem Polizeirevier schaltete sich die Caritas ein. Und Familie Hatziri kehrte wieder in ihre Wohnung zurück. Es vergingen 2 Jahre. Die Kinder gingen wieder zur Schule und versuchten ihr Leben wie bisher weiterzuleben. Am 28. März 2008 erschien wieder die Polizei um 3 Uhr morgens und sagte ihnen, dass ihnen 30 Minuten blieben, um ihre Sachen zu packen und zu gehen. Bevor sie zum Flughafen fuhren, brachte man sie auf das Polizeirevier und man versuchte Halimi Hatziri zu überzeugen, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben, die besagt, dass sie, Zitat, freiwillig zurückkehren würde. Zitat Ende. Wenn sie dies ablehnten, könnten sie mindestens für 5 Jahre auch nicht als Touristen nach Deutschland zurückkehren. Die Familie weigerte sich dennoch, die Einverständniserklärung zu unterschreiben. Um 11.30 Uhr am nächsten Morgen gingen sie abermals an Bord einer Maschine nach Pristina. Dieses Mal gehörte die Maschine einer montenegrinischen Fluggesellschaft. Bei ihrer Ankunft wurden sie von Mitarbeitern von URA befragt, einem von Deutschland geförderten Projekt, um zurückkehrenden Personen die Reintegration im Kosovo zu erleichtern. Man brachte sie vorübergehend in den URA-Büros in Pristina unter. Nach 3 Tagen bot Halimes Onkel aus Fuzhe, Kosovo, ihnen ein paar Zimmer in seinem Haus an. 2 Jahre später hat die 13-jährige und damit jüngste Tochter Remzice immer noch Heimweh nach ihren Freundinnen und nach Deutschland. Sie schreibt: Ich habe mit dem Kosovo nichts zu tun, erzählt sie uns. Das hier ist nicht mein Haus. Ich fühle mich schrecklich hier. Ich vermisse meine Schulfreundin in Deutschland. Zitat Ende. Wer mehr zum Thema Antiziganismus wissen will, dem sei das Buch Antiziganistische Zustände empfohlen oder folgender Blog im Internet antizig, also antizig.blogspot.de. Und ich möchte mich noch entschuldigen für mögliche falsch ausgesprochene Namen.